Erster ihr Herren, seid gut zu euren Dienern. Denkt daran, dass ihr auch einen Chef im Himmel habt. Zweiter betet immer und seid dankbar, wenn ihr betet. Dritter betet auch für uns. Bittet Gott, dass er uns hilft, über Jesus zu sprechen. Ich bin im Gefängnis, weil ich über Jesus spreche. Vierter, ich möchte allen von Jesus erzählen, so wie ich es soll. Fünfter, seid klug, wenn ihr mit Leuten redet, die Jesus nicht kennen. Nutzt die Zeit gut. Sechster, redet immer freundlich und interessant. Wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Siebter, Tychikus wird euch alles über mich erzählen. Er ist ein guter Freund und Helfer. Achter, ich schicke ihn zu euch, damit ihr wisst, wie es uns geht. Er soll euch Mut machen. Neunter, Onesimus kommt auch mit. Er ist ein guter Freund und gehört zu euch. Sie werden euch alles erzählen. Zehnter, Aristarchus grüßt euch. Er ist auch im Gefängnis mit mir. Markus, der Cousin von Barnabas, grüßt euch auch. Ihr sollt ihn freundlich aufnehmen, wenn er kommt. Jesus, der auch Justus genannt wird, grüßt euch. Elfter, nur diese Juden helfen mir gut. Sie arbeiten mit mir für Gott. Sie haben mir geholfen. Zwölfter, Epaphras grüßt euch. Er gehört zu euch und dient Jesus. Er betet immer für euch, damit ihr stark bleibt und Gottes Willen tut. 13. Ich weiß, dass er sich sehr um euch sorgt. Er sorgt sich auch um die Leute in Laodikea und Hierapolis. 14. Lukas, der Arzt, grüßt euch. Er ist ein guter Freund. Demas grüßt euch auch. 15. Grüßt die Freunde in Laodikea, Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. 16. Wenn ihr diesen Brief gelesen habt, gebt ihn an die Gemeinde in Laodikea weiter. Lest auch den Brief aus Laodikea. 17. Sagt Archippus, pass gut auf deine Arbeit auf, die du für den Herrn bekommen hast. Mach sie fertig. 18. Ich, Paulus, schreibe das selbst, denkt an mich im Gefängnis. Gottes Gnade sei mit euch.